Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf, oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich immer wieder. Er macht den besten Sound, den besten Charlie 2000. Der ist so gut gelaunt, so gut gelaunt, das gar nichts wär. Er macht den besten Sound, den besten Charlie 2000. Charlie fährt den Obermörder-Sound. Hallo Nachtschwärmer, hallo Nachtschwärmer, zur ersten Sendung im neuen Jahr. El, mach eine Ansage. Hey Nachtschwärmer. Jetzt kommt vielleicht eine geile Sendung. Kinder, mehr Information dahinter steckt, mehr Enthusiasmus. Komm, bring noch mehr rüber. Wer kommt denn freiwillig hierher? Komm, sag jetzt hier mal richtig an. Hey, Nachtschwärmer, jetzt kommt eine geile Sendung. Danke, El. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Das ist der Start ins Wochenende. I am ready. I am ready. I am ready. I believe in ecstasy, baby. I believe in fantasy. Whoa. Don't you think the time is right to say fantasy forever? Wir haben hier jede Stunde ein Gewinnspiel. Natürlich einige neue Songs. Onkel Hottes Märchenstunde und den Schuhverkäufer. Ja, wie gesagt, ich möchte mit dem neue Seiten aufziehen im neuen Jahr. Ja, da herrscht jetzt Zucht. L. Ist irgendjemand an meiner Version interessiert? Nein, keiner. Du hast mir versprochen, dass du dich zusammenreißt. Du wirst nicht enttäuscht werden. Und wenn doch, bin ich weg. 1, 2, 3, 1. Hey, hey, DJ! Wir machen jetzt Rabatz. Tja, dieser Look ist echt unschlagbar. Viel Spaß und jede Menge Unsinn. Anschnallen, Leute, jetzt geben wir richtig Gas. erotische Vereinigung. Wenn dir dein Nervenkostüm nur noch in Fetzen vom Leib hängt, dann wird es Zeit. Yes, I try to find our way. Oh, babe, I try so hard to find another way. Yes, I try to find our way. I miss you, I kiss you, I don't know what to do. I need you, I love you, oh, baby, that is true. Thank you. seitlich 22.17 Uhr am Freitagabend. Hier geht's ins Wochenende. Und allen ein gutes neues Jahr, weil ich jetzt meine erste Sendung heute im neuen Jahr. Ich hoffe, dass ihr euch nicht so geht wie mir, meinem Schuhverkäufer. Dauernd nur Stress. Vielleicht hilft mir seine Frau mal. Mal sehen, ha? Oh, Al, was Niedliches ist gerade passiert. Hier kommt die Sardelle, die keiner haben möchte. Ja. Und wie war das Weihnachten, ne? Das war das schlimmste Weihnachten, das ich je hatte. Ja, ich auch. Das gibt Rache. Das gibt Rache, Al, ne? Zu spät. Die Zündschnur brennt und das Feuer ist an. Es ist ein Al-Inferno. Yay! Yeah. Geht die Party richtig los. 2, 3, Super! Genau. Bester Laune. Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musiker? Radio Regenbogen. So, das hätten wir. Schwotikowski. Und weg von der Fernbedienung. Gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. On the road. weitergehen, auch im neuen Jahr wieder. Und zwar morgen Samstag, 4. Januar, in der Diskothek Eldorado in Bad Säckingen. Das ist ganz, ganz im Süden an der Schweizer Grenze. Morgen Samstag, 4. Einlass, 21 Uhr. Eldorado, Bad Säckingen. Da machen wir riesen Jahreshitparade. 40 CDs zu verlosen. Ja! Und am Sonntag, der ja Montag Feiertag ist, am Sonntag in Schwanau-Ottenheim, nähe La, in der Rheinauenhalle, in der Festhalle, Sonntag, 5. Januar. Gleich eine Woche später in den Kalender gucken, 11. Januar, Endingen am Kaiserstuhl und Rottweil, die Stadionhalle in Rottweil. Und wie gesagt, kurz nach halb unser erstes Gewinnspiel. Haltet euch bereit nach Schwerner. This is the Mobile Roadshow. 8. Februar 97. Die Fete von Radio Regenbogen und Blue Box Banking in Karlsruhe. Wir haben 10 Backstage-Pässe für die Generalprobe mit garantiertem VIP-Feeling. Tic-Tac-Toe oder Caught in the Act, Scatman oder Scooter, treffen Sie Ihren Lieblingsstar. Backstage. Teilnahmekarten gibt's in unseren Zweigstellen oder per Post. Badische Beamtenbank, Postfach, Karlsruhe. Dieses ist der nackte Überwahnsinn. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Jeder nimmt sich was vor an Silvester und fürs neue Jahr. Was hast du dir vorgenommen? Du hast mir gesagt, du möchtest einen anderen Beruf. Was denn? Wieso? Du möchtest Standesbeamter werden? Wieso? Hä? Also als meine erste offizielle Handlung erkläre ich meine Ehe für null und nichtig. Das wirst du nie erleben. Weißt du warum? Dankt eurem Vater, dass er schon wieder Weihnachten verdorben hat. Danke, Dad. Also genau. Nur weil wir keine Geschenke haben, heißt das nicht, dass wir kein Weihnachten haben. Daddy, Weihnachten ohne Geschenk ist wie Erntedankfest ohne Pizza. Stop the motion. Camerino. So, damit muss ich jetzt noch eine fangen, unsere Oberblondine. Und damit sage ich, hallo Blondies ins weite Radioland. Kelly, was hast du vorgenommen fürs neue Jahr? Das Leben kann für mich eigentlich nur noch besser werden. Ah, ja. Ich bin 23 Jahre alt, ich habe keine Kohle und ich wohne immer noch daheim. Ich bin irgendwie wie Dad mit blonden Vorzügen. Ja, das ist es. 22 Uhr und 31 Minuten. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist wieder im Radio. Zeit. Müde? Abgeschlafen? Es geht los, Leute! 1, 2, 3, 4! Let's Power. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. 1, 2, 3! Hey Leute, macht die Leitung frei. Wir suchen jetzt nicht nur 5, wir suchen sogar 10 Interpreten nach Tremor. Aha, was ganz Neues. Go way back. Auf geht's! Und zwar, aufgepasst, jeden Song sind mehrere Samples von anderen Songs drin. Ihr kennt sie alle. Auf geht's hier! Das ist zum Beispiel auch ein Sample gewesen. Von einem anderen Song. Das ist aber interessant. Wir machen auch einen Rückblick, gewinnmäßig der Best-of im Gewinnspiel. Yeah. schreibt's euch auf. Wir suchen nicht nur 5, sondern 10 Interpreten. Jede Stunde ein Mega-Gewinnspiel. Immer wieder probieren, dass ihr durchkommt. Bildschirm haben wir schon 10 Interpreten zusammen. Noch nicht? Gut, dann machen wir uns beide so. Hier laufen zum Beispiel 2 Interpreten hintereinander. Und da kommt schon wieder einer dazu. Spiel der Best of 96. Aber jetzt reichen nach Schwärmer. Ruf mich an! Freitagabend. Nein! Durchgeknallter Turbospaß. Oh Gott. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte. Hey, yo! Oh, oh, oh! Hat hier jemand Lust auf eine Party? Da geht's ab, Mann. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonic creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonic creation. Leitungen glühen von sowas nach Schwimmer. Jetzt habe ich einen Kandidaten in der Leitung, und zwar den Kai aus Waldenbuch. Das ist bei Stuttgart, ja? Jawohl. Kai, grüß dich. Wie bist du ins neue Jahr gekommen? Ganz gut, Charlie. Danke. Spitze. Partymäßig, oder? Ja, es ging so. Ich musste arbeiten, aber... Ach, du Armer. Party haben wir trotzdem gemacht. Okay. So, jetzt aber 10 Interpreten von dir. Jawohl. DJ Bobo. Ja. Robotik, Soundgarden, Scooter, Captain Jack, DJ Balloon, BBE, Culture Beat, Garcia, Los Del Rio, Robert Mais und so weiter. Da drückst du mich einen Sitz nach hinten. Hey! Ein echter Nachtschwärmer. Super, spitze. Ganz toll. It's party time. Darf's ein bisschen aufregender sein? Die wollen mehr Action. Die wollen, dass die Post abgeht. Die wollen die ganz große Show. Oho, ich glaub, ich krieg ne Gänsehaut. Check out the radio. Euch auf was gesagt. In the face all the time. Die geballte Ladung für Leute mit Power. Radio Regenbogen. Und 53 in wenigen Sekunden. Hallo, Nachtschwärmer. Hallo, Blondies. Na, wie sind meine Blondies ins neue Jahr gekommen? Ne? So wie Kelly? Oh nein, das kann ich nicht erzählen. Die doofe Witze-Ecke. Aber es ist mit allerhand passieren, Silvester, unter anderem auch Blondinen waren beteiligt. Zum Beispiel ein Bericht kam da, Da musste man eine Blondine vom Dach oben runterholen eines Gasthauses. Ganz oben ist sie gesessen auf dem Giebel. Und warum? Irgendeiner hat gesagt, die Getränke gehen aufs Haus. Und dann diese Woche war es auch nicht besser. Da war doch durch die Kälte ein Stromausfall. In der Großstadt. 20 Personen steckten im Aufzug fest, kamen nicht mehr weg. Und wo waren die zwei Blondinen und kamen nicht mehr weg? Auf der Rolltreppe. Hey! Ein Ende jenseits der Vorstellungskraft. Ja, absolut. Am Abend. Am Freitag. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Der hatte ja über Weihnachten immer so schreckliche Weihnachtsgedichte. Und da war ich ja froh, dass jetzt Weihnachten rum ist, aber der hat noch andere Gedichte auf Lager, das darf aber nicht wahr sein. Onkel Lottes Märchenstunde. Im Grünschau die Zwerge, sie gehen verra. Sie taumeln, sie schwanken und sie grün verra. Ja, seht, wie krumm sie laufen, denn gestern waren sie saufen. Ihr kennt das, ihr wart das ja auch schon mal. Vom Freibier die Zwerge, sie kommen tralala. Zu einer anderen Kneipe wollen sie 10 rumtata. Sie sind grad rausgeflogen, weil sie sich nackt auszogen. Der Suff macht sie alle pervers tütata. Im Frühtau die Zwerge bleiben stehen, lalala. Sie kotzen in die Büsche und die sehen rumtata. Was soll man dazu sagen? Sie können halt nichts vertragen. Naja, Zwerge sind nun mal blöd. Der bessert sich auch nicht mehr. Da ist Hopfen Malz verloren bei dem. Onkel Hotte, Dankeschön. Und nun, Kinder, gebt fein Acht. Ich hab den Sandmann umgebracht. Take your time tonight. The party's going on. Ooh. So, schon mal, jetzt kommt gleich Aktuelles. Und dann bin ich aber gleich wieder da. Bis gleich. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Kurz vor 23 Uhr das Wetter von hier. Zunächst teils bewölkt oder trüb, teils aufgeheitert und kaum Niederschlag. In der Nacht Tiefstemperaturen um minus 5 Grad. In den Frühstunden im Süden aufkommender Niederschlag, der am Tage weiter nach Norden übergreift. Dabei anfangs teilweise gefrierender Regen mit Glatteisbildung. Also Achtung Autofahrer, sonst kann auch zunehmend Schneefall kommen. Höchstwerte minus 3 bis 0 Grad am Tage. Die weiteren Aussichten Sonntag von Norden her allmählich nachlässende Schneefälle und Frostverschärfung. Am Montag heiter bis wolkig und kaum noch Niederschlag. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 23 Uhr. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Ist wieder da. Charlie. Ist wieder da. Oh Mann. Hallo nach Sherman, hauptsächlich ihr seid wieder da. Grüßt euch. Im neuen Jahr. Bei keiner Luft. Hey, Charlie. Geht's wieder mit voller Power los. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Der Spaßstart ist Wochenende am Freitagabend. Das ist es, worum es geht. Ich will jede Menge Spaß. Was meinen Sie damit? Schlag auf Schlag, jede Woche, jeden Freitag bis tief in die Nacht. Freitagabend, schrill, schräg. Und jetzt haben wir gleich den absoluten Geheimtipp. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Also die explosive Minute. Absoluter Hammer. Der absolute Renner. Hallo Nachtschwärmer! Hallo im neuen Jahr. Nachträglich alle noch ein gutes Neues. Kreischende Wahnsinn. Und wie geht's weiter? Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. So, Leute, jetzt ist aber Schluss hier mit dem Gegröle.

zwischenzeitlich 23 Uhr und 20 Minuten und kurz nach halb haben wir wieder unser nächstes Gewinnspiel. Ready, steady, ready, go! Und Sie, nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer! Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung! I want it all. Hey, guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! Jetzt kommen nochmal die Termine Party Time on the Road, Charlie 2000 on Tour. Und zwar morgen Samstag, 4. Januar in Bad Säckingen in der Diskothek Eldorado. Da machen wir eine Jahreshitparade, da gibt es 40 CDs zu gewinnen. Und am Sonntag, den 5., weil Montag ist der Feiertag, in Schwanau-Ottenheim, das ist in der Nähe von Lark. In der Rheinauenhalle, da geht es schon ab 20 Uhr los. Bad Säckingen erst um 21 Uhr Einlass. Eine Woche später, am 11., zum einen Endingen am Kaiserstuhl und Rottweil, die Stadionhalle. Februar 97, die Fete von Radio Regenbogen und Blue Box Banking in Karlsruhe. Wir haben 10 Backstage-Pässe für die Generalprobe mit garantiertem VIP-Feeling. Ob Tic-Tac-Toe oder Caught in the Act, Scatman oder Scooter, treffen Sie Ihren Lieblingsstar. Backstage. Teilnahmekarten gibt's in unseren Zweigstellen oder per Post. Badische Beamtenbank, Postfach, Karlsruhe.